Kein Krokodil. Ich bin Schnapsi, das kleine Alkodil. Ich trinke selten, doch wenn, dann oft und viel. Zuerst, da kraul ich mich am Ei. Dann lass ich Schnieschna Schnäpschen nei. Schnieschna Schnapsi, Schnapsi, Schnapsi, Schnaps. Schnieschna Schnapsi, Schnapsi, Schnapsi, Schnaps. Schnapsi, bin klein und pädophil. Ich nehme Drogen und davon ganz schön viel. Ich sauf und ficke, was ich kann. Und manchmal leck ich, weil ich das so gut kann. Schlischla schlappi, schlappi, schlappi, schlapp. Schlischla schlappi, schlappi, schlappi, schlapp. Ich bin Schnapsi und hab nen langen Stiel. Ja, der Arschfick, das ist mein Lieblingsspiel. Ich schleich von hinten an dich ran und zeig dir, wie laut das Klatschen kann. Kli, kla, klatschi, klatschi, klatschi, klatsch. Kli, kla, klatschi, klatschi, klatschi, klatsch. Ich bin Schnapsi, der kleine Alkonaut. Ich flatsche jeden aufs Maul, der sich was traut. Ich breche deinem Freund das Bein. Dann nehme ich dich gleich mit mir nach Hause. Quatscher, Kacke, mach du das. So, mal Stopp drücken. Dann nehme ich dich gleich zu mir mit heim. Fli, fla, flatschi, flatschi, flatschi, flatsch. Fli, fla, flatschi, flatschi, flatschi, flatsch. Ich schmeiß dich sofort bei mir aufs Bett und reiß dir BH und Höschen weg. Und wehe, du bist nicht brav rasiert, dann wird halt ins Gesicht geschmiert. Fifa, fucki, fucki, fucki, fick. Fifa, fucki, ficki, facki, fick. Oh, fuck. Schnieschna, Schnapsi. Oh. Schnapsi, Schnapsi, Schnapsi. Schnieschna, Schnapsi. Fuck. Schnapsi, Schnapsi, Schnaps. Jo. Nochmal erlangt. Fli, fla, flatschi. Flatschi, flatschi, flatschi, flatschi, flatsch, flatsch. Mach mal Stopp, wir müssen eh nochmal die Strophe.